Am 24. Mai wird außerdem Negator in der ACC-Galerie Weimar ab 20 Uhr einen Vortrag zum selben Thema halten. Und am darauffolgenden Wochenende findet außerdem ein Wochenendworkshop in Weimar statt, der sich mit 1968 auseinandersetzen wird. Beide Veranstaltungen finden statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution. Weitere Infos dazu findet ihr unter spektakel.blogsport.de. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.